Was geht, Digga, alles klar in deinem schwulen Wurf? Ich zersteche dich mit Nadeln wie Voodoo-Puppen. Das ist Gangster-Style. Ich fick dich im Battle und gib mir danach selbst High-Five. Ich treffe noch mal, dann zeig ich dir keiner, wer Germany's Next Rapper ist. Ich bin in der Boss an der Westside-Bitch. Ich rap für dich, fick in den Messerstich. Keiner von deiner Gang kann etwas gegen den Boss. Und ich komm aus der Rede, die Wonder wie Nigga verbot oder kille dich mit meinem Rap-Style-Kill. Du bist so hässlich, man kann fast nicht hinsehen. Ich mach Bilderbuch-Karriere, so wie Astrid Lindgren. Ich komm mit Sunshine, Boy, er hat die AK am Schuss und du siehst Engel, so wie Rammstein, Boy. Und hier lieber beiseite, du bitches, ist für mich normal, solche Fäcke, der bitches für dich ohne Zugang zu killen. Die Gäste, wer kennt mich denn, ich bin ein Film, Digga, keiner der anderen, da wird ein Rapper, bringt so viele Dribbeln in einer Minute und voll diese Taktiker, seh mich halt, ich bin für immer der King, die 7 und du bist keine echte Konkurrenz, ich bin ein Netz und Porno-Friends. Ich geh vor Welt in seine Pressekonferenz und komm mit Benz zur Party, wie Gwen Stefani. Ich hab Gwen Stefani, nur mal in meinem Handy aus Laden. Ich geb deine Vater die Schäden, den Vater die Zähne und du verlierst jeden. Also dann zahl ich dich oder dein Leben. Komm mit Mercedes und dann ist der Mega, du weißt, ich bin dope. Ein Hook in den Flokin und verdiene mein Geld, indem ich deine Mama auf den Strich schicke oder durch Dorf. Ich trage die Gold Grills und deine brillante gesetzte Breitling. Ficke dich auch ohne Reime, alleine durch mein überlegenes Reim. Ich verticke das Dorf, weil die Kirche zum Haus. Der war dann mag ich tatsächlich mit Flows. Nigga, was los? Keine andere Chance gegen mich, du Idiot, ich bitte wie Joey Crack. Geh bitte da weg, ich bitte das Crack an die Digga, vergesse du billiger Fäcke des Rapper, kannst nicht zu, denn ich bin in der Stimme der Chef und bring den Shit so fresh wie die Dip. No Mess, ey, du hast weniger mit Rap zu tun als Nick. Ich möchte das von Deutschland, aber ich hab's.